Aus Anlass des 52. Jahrestages des Arbeitsbeginns des großen Genossen Kim Jong-il im Zentrum der Partei der Arbeit Koreas fand am 17. Juni vor dem Siegesdenkmal der Schlacht von Pochonbo in der Stadt Haesan, Bezirk Ryanggang, eine Veranstaltung für den Abmarsch der Gruppe der Funktionärinnen und Mitglieder des Frauenbundes zur Exkursion in die revolutionären Kampfgedenkstätten im Gebiet um das Gebirge Paektu statt. Die Teilnehmer legten an der Bronzestatue von Genossen Kim Il-sung am Siegesdenkmal der Schlacht von Pochonbo Blumensträuße und Blumen nieder und verbeugten sich davor. Nach der Veranstaltung marschierten sie zum historischen Ort Pochonbo ab.